straße runter. Die Straße ist kalt und menschenleer. Was soll ich tun? Hab längst nur keine Freunde mehr. Und ich sehe die Goldfahrer. Und die Männer auf der Straße liegen. Auf der Suche nach mir erkennt ich, dass es zwischen ihnen keine Alternative gibt. In der Kneipe treff ich ne Gruppe. Wir haben uns und oft zusammengesessen. Ideale hatte einmal. Doch wie an der Alkohol so frisst. Und der Körper war schon mit deinen Fäusten. Ich mach Träume, hattest du noch keine Zeit dazu, ich muss arbeiten. Und ich spüre, ich fall in ein Riesenloch. Ich habe Angst davor, was kommen wird. Die Angst, ich hab mich verrückt. Aber Angst davor, was kommen wird. Ich bin total verrückt. Männer, das Wiesner. Und das war's. Männer, das Wiesner. Und das war's. Und das war's für mich. Und das war's für mich.